doch erschrocknes Herz lieb und verzage nicht, tritt freudig vor Gericht und überführt dich dein Gewissen, du wirst hier verstummen müssen. So schau den Bürgen an, dir alle Schulden abgetan. Es ist bezahlt und völlig abgeführt, was du, o Mensch, in Rechnung schuldig blieben, des Lammes Blut, o großes Lieben, hat deine Schuld durchstrichen und dich mit Gott verglichen. Es ist bezahlt, du bist quittiert, indessen, weil du weißt, dass du Haushalter seist, so sei bemüht und unvergessen, den Mammon klüglich anzuwenden, den Armen wohl zu tun, so wirst du, wenn sich Zeit und Leben enden, in Himmels Hüten sicher.